Erster Salomo versammelte die Anführer Israels in Jerusalem, damit sie die Bundeslade aus der Stadt Davids in den Tempel bringen konnten. Zweiter Alle Männer Israels kamen im siebten Monat zum König, als gerade ein wichtiges Fest gefeiert wurde. Dritter Nachdem alle Anführer angekommen waren, hoben die Priester die Bundeslade hoch, um sie zu tragen. Vierter Die Priester und Leviten brachten die Lade, das heilige Zelt und alle heiligen Gegenstände hinauf zum Tempel. Fünfter König Salomo und die ganze Gemeinde opferten vor der Lade so viele Schafe und Rinder, dass man sie nicht zählen konnte. Sechster Die Priester stellten die Bundeslade an ihren Platz im Allerheiligsten, genau unter die Flügel der großen Kerube. Siebter Die Kerube breiteten ihre Flügel über die Lade aus, sodass sie die Lade und ihre Tragstangen von oben bedeckten. Achter Die Stangen waren so lang, dass man ihre Enden im Heiligtum sehen konnte, aber von draußen waren sie unsichtbar. Neunter In der Lade lagen nur die zwei Steintafeln, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte, als Gott den Bund mit Israel schloss. Zehnter Als die Priester aus dem Heiligtum herausgingen, erfüllte plötzlich eine dunkle Wolke den Tempel des Herrn. Elfter Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, weil die Herrlichkeit Gottes das ganze Haus erfüllte. Zwölfter In diesem Moment sagte Salomo, dass der Herr beschlossen habe, in einer dunklen Wolke zu wohnen. Dreizehnter Nun habe ich dir ein prächtiges Haus gebaut, damit du dort für immer wohnen kannst. 14. Dann drehte sich der König um und segnete die ganze Gemeinde Israel, während alle Menschen respektvoll standen. 15. Er sagte, gelobt sei der Herr, der meinem Vater David ein Versprechen gegeben und es nun erfüllt hat. 16. Gott hatte gesagt, dass er bisher keine Stadt für seinen Tempel gewählt hatte, bis er Jerusalem und David auswählte. 17. Mein Vater David hatte zwar den Wunsch, einen Tempel für den Namen des Herrn zu bauen, 18. aber der Herr sagte zu ihm, dass dieser gute Vorsatz zwar lobenswert sei, 19. er selbst den Tempel jedoch nicht bauen solle, sondern erst sein eigener Sohn dies tun werde. 20. Der Herr hat sein Wort gehalten, denn ich bin nun König an Davids Stelle und habe diesen Tempel gebaut. 21. Ich habe dort einen Platz für die Lade vorbereitet, in der sich der Bund Gottes mit unseren Vorfahren befindet. 22. Danach trat Salomo vor den Altar und breitete vor der ganzen Gemeinde seine Hände zum Himmel aus. 23. Er betete, Herr, es gibt keinen Gott wie dich, denn du hältst deinen Bund und zeigst deinen Dienern Gnade. 24. Du hast das Versprechen gehalten, das du meinem Vater David gegeben hast, wie man heute deutlich sehen kann. 25. Bitte sorge auch in Zukunft dafür, dass immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzt, wenn sie dir treu bleiben. 26. O Gott Israels, lass nun bitte alle Worte wahr werden, die du deinem Diener David versprochen hast. 27. Wohnt Gott wirklich auf der Erde? Wenn dich nicht einmal der höchste Himmel fassen kann, wie sollte es dieser Tempel tun? 28. Doch bitte höre auf mein Flehen und mein Gebet, dass ich heute als dein Diener vor dir ausspreche. 29. Wache Tag und Nacht über diesen Ort, damit du die Gebete hörst, die dein Volk an dieser Stätte betet. 30. Höre auf die Bitten deines Volkes und vergib uns, wenn du unsere Gebete in deinem Wohnort im Himmel hörst. 31. Wenn jemand beschuldigt wird und vor deinem Altar schwören muss, um seine Unschuld zu beweisen, 32. Dann höre im Himmel zu und entscheide gerecht, damit der Schuldige bestraft und der Unschuldige belohnt wird. 33. Wenn dein Volk im Krieg besiegt wird, weil es gesündigt hat, aber dann zu dir zurückkehrt und hier betet, 34. Dann vergib ihnen im Himmel und bringe sie zurück in das Land, das du ihren Vorfahren gegeben hast. 35. Wenn es nicht regnet, weil das Volk gesündigt hat, sie aber nach deiner Strafe umkehren und hier beten, 36. Dann vergib ihnen und zeige ihnen den richtigen Weg, damit du wieder Regen auf ihr Land sendest. 37. Falls Hungersnot, Krankheiten oder Feinde das Land bedrohen oder Insekten die Ernte vernichten, 38. Und wenn dann ein Mensch oder das ganze Volk seine Not erkennt und die Hände zu diesem Haus ausstreckt, 39. Dann höre im Himmel zu, vergib ihnen und handle so, wie es ihr Herz verdient, denn nur du kennst die Gedanken der Menschen. 40. So werden sie dich immer achten, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern geschenkt hast. 41. Auch wenn ein Ausländer aus einem fernen Land kommt, weil er von deinem großen Namen gehört hat, 42. Und wenn er dann zu diesem Tempel kommt, um zu dir zu beten, 43. Dann erhöre ihn im Himmel, damit alle Völker der Erde dich anerkennen und diesen Tempel als dein Haus ehren. 44. Wenn dein Volk auf deinen Befehl in den Krieg zieht und in Richtung dieser Stadt und dieses Tempels betet, 45. dann höre ihr Flehen im Himmel und verhilf ihnen zu ihrem Recht. 46. Da jeder Mensch sündigt, wirst du vielleicht zornig sein und zulassen, dass Feinde dein Volk gefangen nehmen. 47. Wenn sie dann im fremden Land über ihr Unrecht nachdenken, umkehren und dich um Vergebung anflehen. 48. Und wenn sie dich von ganzem Herzen suchen und in Richtung ihrer Heimat und dieses Tempels beten. 49. Dann höre ihr Gebet an deinem Wohnort im Himmel und sorge für Gerechtigkeit. 50. Vergib deinem Volk alle Sünden und sorge dafür, dass ihre Feinde Mitleid mit ihnen haben und sie gut behandeln. 51. Denn sie sind dein eigenes Volk, das du mit großer Kraft aus der harten Sklaverei in Ägypten befreit hast. 52. Bitte achte immer auf das Flehen deines Volkes und erhöre sie jedes Mal, wenn sie dich um Hilfe rufen. 53. Du hast sie aus allen Völkern ausgewählt, wie du es durch Mose versprochen hast, als du sie aus Ägypten führst. 54. Als Salomo sein langes Gebet beendet hatte, stand er vor dem Altar auf, wo er bisher gekniet hatte. 55. Er stellte sich hin und segnete die gesamte Versammlung Israels mit einer sehr lauten Stimme. 56. Gelobt sei der Herr, der seinem Volk Ruhe gegeben hat, denn jedes seiner guten Versprechen durch Mose ist erfüllt worden. 57. Der Herr, unser Gott, soll bei uns sein, wie er bei unseren Vätern war, und uns niemals verlassen. 58. Er möge unsere Herzen zu sich ziehen, damit wir nach seinen Regeln leben und alle seine Gebote treu halten. 59. Mögen diese Worte Tag und Nacht vor Gott bleiben, damit er seinem Volk jeden Tag zu seinem Recht verhilft. 60. Dadurch sollen alle Völker der Welt erkennen, dass der Herr der einzige Gott ist und es keinen anderen gibt. 61. Dient dem Herrn mit ganzem Herzen und lebt nach seinen Gesetzen, so wie ihr es am heutigen Tag tut. 62. Danach brachten der König und das ganze Volk Israel dem Herrn viele Opfer dar. 63. Salomo opferte eine riesige Menge an Rindern und Schafen, um den Tempel des Herrn feierlich einzuweihen. 64. Da der bronzene Altar für die vielen Opfer zu klein war, weihte der König an diesem Tag auch den Innenhof. 65. Salomo und eine riesige Menge Menschen aus ganz Israel feierten das Fest insgesamt 14 Tage lang vor Gott. 66. Am 8. Tag schickte er die Leute nach Hause, und sie gingen glücklich fort, weil Gott so gütig zu David und Israel war.